Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for this night. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. That we can be together and dass wir hier zusammenkommen dürfen. We can glorify you. Dass wir dich verherrlichen dürfen. Bless your word to our hearts, I pray. Segne dein Wort in unseren Herzen. In Jesus name. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Philippians chapter 3, Philipper 3, Vers 10. Der Apostel Paulus schreibt hier, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. In order that I may attain to the resurrection from the dead. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. On Wednesday nights we've been discussing the body of Christ. Am Mittwochabend haben wir über den Leib Christi gesprochen. And I've been quoting from Oswald Chambers' devotional My Utmost for His Highest. Und ich habe von dem täglichen Andachtsbuch von Oswald Chambers zitiert, mein Äußerstes für sein Höchstes. And he makes the statement. Und er sagt, er trifft da folgende Aussage. I am not here to realize myself. Ich bin nicht hier, um mich selbst zu erkennen, but to know Jesus. Sondern um Jesus zu erkennen. The Holy Spirit is determined. Der Heilige Geist ist entschlossen, that we shall realize Jesus Christ in every domain of life. Dass wir Jesus Christus in jedem Bereich unseres Lebens erkennen sollen. And he will bring us back to the same point again and again and again until we do. Und er wird uns immer wieder auf den gleichen Punkt zurückbringen, bis wir das tun. The spirit of the world is that we might realize ourselves. Der Geist in der Welt sagt, wir sollen uns selbst erkennen. What caused the fall of Lucifer? Was hat den Fall Luzifers verursacht? He wanted to realize his potential outside of God. Er wollte sein Potenzial erkennen außerhalb von Gott. I will. Ich werde. I will ascend above God. Ich werde mich da über Gott setzen. This is the spirit that's in the world in Ephesians chapter 2 verse 1. Das ist doch der Geist der Welt, den wir in Epheser 2:1 vorfinden. The course of this world. Der Weltlauf hier. The spirit of the age. Dieser Geist dieses Zeitalters. The prince of the power of the air. Der Fürst dieser Lüfte. Causes people to be the children of wrath. Der bringt die Menschen dazu, dass sie zu Kindern des Zorns werden. We were born into it. Wir wurden darin hineingeboren. But Christ or God wants us to realize Jesus. Aber Gott möchte, dass wir Jesus erkennen. The spirit of the world is realize yourself without God. Der Geist der Welt sagt, erkenn dich selbst, aber ohne Gott. The spirit of religion. Der Geist der Religion. How much can I realize? Sagt, wie weit kann ich erkennen? How much I can be like God? So weit wie Gott zu sein oder so sehr Gott ähnlich zu werden. Without God. Aber ohne Gott. That's religion. Das ist Religion. The law came. Das Gesetz kam. For one reason. Aus einem Grund. That I would see how much I am not like God. Nämlich um zu sehen, wie sehr ich es nicht schaffe, Gott ähnlich zu sein. That was the purpose of the law. Das war die Absicht hinter dem Gesetz. It was to shut every mouth in Romans chapter 3. Jeder Mund sollte verschlossen werden, wie es in Römer 3 heißt. That the whole world would be guilty before God in verse 19. In Vers 19 heißt es, dass die ganze Welt schuldig wäre vor Gott. The law says, look, you want to be like God? Look what God is like. Das Gesetz sagt, du möchtest wie Gott sein? Schau mal, wie Gott ist. And the Pharisees said, we've done the law. Und die Pharisäer sagen dann, nun, wir haben das Gesetz gehalten. Oh, we keep the whole law. Wir haben das ganze Gesetz gehalten. Oh, really, the Lord would say. Und der Herr würde dann sagen, ah, wirklich? You have never committed adultery. Ihr habt noch niemals Ehebruch begangen? Nope. Nein. You've never murdered. Ihr habt noch niemals gemordet? Nope. Nein. You don't steal. Ihr stehlt nicht. Nope. Nein. Have you ever looked at a woman? Habt ihr jemals auf eine Frau geblickt? With desire. Mit der Begierde dahinter. That was not your wife. Nämlich auf eine Frau, die nicht eure eigene ist. Maybe. Vielleicht. Then you've committed adultery. Dann habt ihr Ehebruch begangen. Because if you did it in your heart, you did it. Weil wenn ihr das im Herzen getan habt, dann habt ihr es getan. Have you ever called someone a fool? Habt ihr jemals jemand einen Narren genannt? Maybe. Ja, vielleicht. Then you've murdered them. Dann habt ihr ihn umgebracht. Wow. Paul would say to the Galatians. Paulus schreibt an die Galater. You who want to keep the law, do you understand the law? Ihr, die ihr das Gesetz halten wollt, versteht ihr das Gesetz? You who want to realize how much you can be like God, do you understand the law? Ihr, die ihr erkennt, wie viel und wie sehr Gott ähnlich sein wollt, erkennt ihr das Gesetz? This is religion. Das ist Religion. Look at here, Philippians chapter 3. Schaut mal hier bei Philipper 3. It's Paul's testimony. Da finden wir das Zeugnis von Paulus. We can start in verse 1 and just read kind of quickly. Wir können bei Vers 1 beginnen und dann schnell lesen. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me. It is a safeguard to you. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Beware of the dogs. Seht auf die Hunde. Whoa! Apostle Paul's calling someone a dog. Der Apostel Paulus nennt hier jemand einen Hund. Right. Beware of the evil workers. Seht auf die bösen Arbeiter. Do you know who these people are? Wisst ihr, wer das ist? They are people who are telling you that Christianity is self-realization. Das sind Menschen, die euch sagen werden, dass Christentum bedeutet, sich selbst zu erkennen. And it is not Christ-centered. Und das ist nicht auf Christus ausgerichtet. And the apostle is ripping mad. Und der Apostel, der zerreißt das da. Beware of the false circumcision. Seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. For we are the true circumcision. Denn wir sind die Beschneidung. And listen to this. Hört euch das an. Who worship God in the spirit of God, or who worship in the spirit of God. Die wir im Geist Gottes dienen. Wasn't it so wonderful to worship today? War das nicht wunderbar heute, wie wir angebetet haben? Was that our flesh? Geschah das im Fleisch? Was that a religious exercise? War das eine religiöse Übung? Then why were we all smiling? Na, warum haben wir dann alle gelächelt? Then why did we just think I could do this till midnight? Warum haben wir dann gedacht, wir könnten das bis Mitternacht tun? Because it was in the spirit of God. Weil es im Geist Gottes geschah. And glory in Christ Jesus. Und uns in Christus Jesus rühmen. You see, the flesh likes to glory. Das Fleisch, das mag es, sich zu rühmen. Self-realization is something so I can glory. Selbsterkenntnis bedeutet, ich kann mich darin rühmen. I gotta find out who I am, you know? Ich muss herausfinden, wer ich bin. I gotta know my potential. Ich muss mein Potenzial erkennen. My life is short. Mein Leben ist ja kurz. I wanna know what I can do. Ich möchte wissen, was ich tun kann. I want to know what I can experience. Ich möchte wissen, was ich alles erfahren kann. Well, life is a vapor. Nun, das Leben ist wie ein Hauch. And our life is to know Jesus. Und unser Leben bedeutet es, Jesus zu kennen. And he puts no confidence in the flesh. Und er gibt da keine Zuversicht ins Fleisch. But that's not my message. I want to move along quicker. Aber das ist nicht meine Botschaft. Verse 5. Paul says, I was circumcised the eighth day. In Vers 5 sagt Paulus, beschnitten bin ich am achten Tage. Of the nation of Israel. Aus dem Geschlecht Israels. That means that his great great great great great granddaddy went all the way back to Abraham. Das bedeutet, seine Vorfahren bis zum Abraham kann man die zurückverfolgen. You want to boast about who you are in the flesh? Du möchtest dich rühmen in dem, wer du bist im Fleisch? You know who I am? Weißt du, wer ich bin? I'm a graduate of Dallas Theological Seminary. Ich habe das Dallas Theological Seminar abgeschlossen. Great, it's a great seminary. Großartig, es ist ein wunderbares Seminar. I just don't like the way you said that. Aber mir gefällt es einfach nicht, wie du das sagst. Do you know who? Do you know what family I come out of? Do you know what church I come out of? Weißt du, aus welcher Familie ich stamme? Aus welcher Gemeinde ich komme? No idea. Nein. Do you know I met Billy Graham once? Weißt du, dass ich einmal den Billy Graham getroffen habe? Wow, you must be a real spiritual person. Ach, du musst doch wirklich geistiger Mensch sein. I'm getting impressed. Ich werde schon beeindruckt jetzt von dir. Paul said, I was from the tribe of Benjamin. Der Paulus sagt, ich stamme vom Geschlecht des Benjamin. This is the tribe that gave Israel its first king. Nun, das ist der Stamm, von dem der erste König Israels stammt. A Hebrew of Hebrews. Ein Hebräer von den Hebräern. Not just any Hebrew. Nicht bloß irgendein Hebräer. He was the real thing. Er war der wahrhaftige Hebräer. He wasn't a proselyte. Es war kein Proselyt. I mean, his blood was Hebrew. Er war im Blut, war er Hebräer. He ate Hebrew food. Der aß hebräisches Essen. His parents dressed in Hebrew dress. Seine Eltern, die kleideten sich der Hebräer. He was a Hebrew of Hebrews all the way down to the last dot. Und er war wirklich ein Hebräer durch und durch. And as to the law, und dem Gesetz nach, as to the law, dem Gesetz nach, a Pharisee. Ein Pharisäer. That means a specialist in the law. Das bedeutet einer, der das Gesetz kennt. Well, what did you learn from the law? Nun, was hast du vom Gesetz gelernt? Mr. Pharisee? Herr Pharisäer. He was learning self-realization. Er hat die Selbsterkenntnis gelernt. Verse 7. Vers 7. Verse 6. As to zeal. Vers 6. Dem Eifer nach. A persecutor of the church. Ein Verfolger der Gemeinde. As to the righteousness which is in the law found blameless. Der Gerechtigkeit nach, dem Gesetz ist untadelig geworden. Outwardly. Nach außen hin. That's all that means. Das ist aber all das, was das Nobody bedeutet. Nobody could point at him and say you're breaking a law. Niemand konnte mit ihm auf den konnte mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, du hast das Gesetz gebrochen. Except he was murdering Christians. Außer dass er Christen umbrachte. Okay, watch this. Verse 7. Vers 7. Whatever things were gained to me, aber was auch immer mir Gewinn war, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. More than that, ja, wirklich, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christo Jesu meines Herrn. For whom I have suffered the loss of all things. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Let's all say, ah, oh, man. Sagen wir alle, ah. Ah, oh, he lost everything. Er hat alles verloren. Poor guy. Der arme Mensch. But let's read the next line. Aber lesen wir den nächsten Teil. And count them but rubbish. Und es für Dreck halte. Yay! In order that I may gain Christ. Damit ich Christus gewinne. Have you heard this statement? Habt ihr das schon gehört? He is no fool. Es ist keiner ein Narr. To give what he cannot keep. Der das hingibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erlangen, was er nicht verlieren kann. He is no fool. Das ist kein Narr. These are the words of Jim Elliot. He was a martyr for Christ. Das sind die Worte von Jim Elliot. Er war ein Märtyrer für Christus. He was killed by the people he went to minister to. Er wurde von den Menschen getötet, denen er dienen wollte. He is no fool. Der ist kein Narr. To give what he cannot keep. Der das hingibt, was er nicht behalten kann. What are you taking into the grave with you? Was nimmst du mit ins Grab? Do you have a suitcase? Hast du deinen Koffer dabei? At home and says, please bury this with me. I want to take it. Und zwar zu Hause, wo drauf steht, bitte begrab das mit mir. Ich möchte das mit mir mitnehmen. Here's my little box. Da ist meine kleine Schachtel. It's all my diamonds. Sind alle meine Diamanten. I've been preparing for my death. Ich habe mich schon vorbereitet auf meinen Tod. Please, put this in my casket with me. I'm taking it. Bitte, bitte, leg das in den Sarg dazu. Ich will das mitnehmen. He is no fool. Der ist kein Narr. To give what he cannot keep. Der das hergibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erlangen, was er nicht mehr verlieren kann. Wow. Okay, let's move on. Verse 9, and I'm going to stop at verse 10. Nun, Vers 9 und bei Vers 10 wollen wir dann innehalten. And may be found in him. Und in ihm gefunden werde. Not having a righteousness of my own derived from the law. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, but that which comes through faith in Christ, sondern die durch den Glauben an Christus, the righteousness which comes from God on the basis of faith, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. This is a prayer. Das ist ein Gebet. Lord, Herr, I've seen the law. Ich habe das Gesetz gesehen. I've seen how much I'm not like you. Und ich habe gesehen, wie wenig ich eigentlich dir ähnlich bin. But I want to go to heaven. Aber ich will in den Himmel kommen. I want to be with you. Ich möchte bei dir sein. Give me the gift of righteousness. Gib du mir das Geschenk der Gerechtigkeit. Verse 10 now. Vers 10 nun. That I may know him. Um ihn wow. zu kennen. That I may know him. Um ihn zu erkennen. How do you get to know people? Wie lernen wir Menschen kennen? Pastor Roger called me one time. Eines Tages hat mich Pastor Roger angerufen. He said, do you know Pastor Paul? Er hat gesagt, kennst du den Pastor Paul? I said, no. Nein. Have you ever talked with him? I said, no. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Ich habe gesagt, nein. He said, why do you get to know him? Aber wie lernst du ihn kennen? He's a great guy. Oder warum lernst du ihn nicht kennen? Er ist ein wunderbarer Mensch. He does an amazing seminar. Er hält da unglaublich gute Seminare. Okay. Gut. He says, you will not be disappointed. Und er hat dann zu mir gesagt, du wirst nicht enttäuscht sein. How do you get to know somebody? Nun, wie lernst du jemanden kennen? You invite them. Du ladest ihn ein. You open up a word. Du richtest ein Wort an ihn. Hi, you introduce yourself. Hallo. Du stellst dich ihm vor. Pastor Paul, I'm Pastor Rob. Hi, ich bin Pastor Rob. I've seen you up there many times and never talk with you. Ich habe dich da schon so oft oben stehen gesehen, habe aber niemals mit dir gesprochen. I'd love to invite you to Austria. Ich würde dich gerne mal nach Österreich einladen. I'd like to get to know you. Ich würde dich gerne kennenlernen. To know you. Dich kennenlernen. That we might know Christ. So dass wir Christus kennenlernen. That I might know all about Christ. Dass ich all das weiß, was Christus betrifft. But not just all about him, but all about him from him. Aber nicht bloß alles, was ihn betrifft, sondern von ihm direkt selbst. I can know all about Pastor Paul from other people. Ich kann alles Mögliche über Pastor Paul erfahren von anderen Menschen. But what if I sit at the table with him eating, drinking frappes? Aber was ist, wenn ich mit ihm dann an einem Tisch sitze und einen Frappé trinke? 4 or 5 hours. 4, 5 Stunden lang. And we start to talk. Und wir dann zu sprechen beginnen. We begin to know each other. Dann lernen wir uns kennen. We begin to build a relationship. Wir bauen dann eine Beziehung auf. And now he's one of my closest friends. Und nun ist er einer meiner persönlichsten Freunde. You introduce yourself. Und du stellst dich einem anderen This vor. This is the same with the Lord. Genauso ist es beim Herrn. Good morning, Lord. Guten Morgen, Herr. I'm here. Hier bin ich. I want to know you. Ich möchte dich kennen, I'm drawing near to you, Lord. Ich nähere mich dir, Herr. Please show yourself to me. Bitte zeig dich mir, Herr. Speak to me. Sprich zu mir. I want to know him, said the apostle. Ich möchte ihn kennenlernen. I want to know him. Ich möchte ihn kennenlernen. Remember last week's message. Erinnert euch an die Botschaft von letzter Woche. You know, here's Christ carrying his cross up the Via Dolorosa. Christus ist da auf der Via Dolorosa. He's going to be crucified. Er wird gekreuzigt werden. What is he thinking? Was geht ihm da durch den Kopf? I want to know. I want to know him. Ich möchte ihn erkennen. He created the universe. Er hat das Universum geschaffen. He became a man. Er wurde Mensch. He walked among us, though he was God. Er wandelte unter uns, obwohl er Gott war. Can you picture it in your mind? Könnt ihr euch das vorstellen in Gedanken? I want to know this man. Ich möchte diesen Menschen kennenlernen. He was the one at the grave. Er war derjenige, der am Grab stand. You had the little situation with the angels. Da diese kleine Szene mit den Engeln. Okay, here comes Mary. Ah, pass auf, da kommt die Mary. And we're not going to do the same thing we did with the other ladies. Aber wir werden nicht das gleiche jetzt tun, wie wir es mit den anderen Frauen getan haben. You guys go in, I'm going to go around the side. Ihr geht hinein in die Höhle und ich werde mich da um die Ecke platzieren. When she comes in, just say, woman, why are you weeping? Und wenn sie hereinkommt, dann sagt ihr einfach, Frau, warum weinst du? And I'm going to come in from behind her. Und ich werde dann von hinten kommen und werde. I want to know that Lord. Ja, diesen Herrn möchte ich kennenlernen. I want to know how he thinks, how he feels. Ich möchte gern wissen, wie er denkt, wie er fühlt. Woman, why do you weep? Who are you looking for? Frau, warum weinst du? Wen suchst du? I'm looking for my master. Where did you put him? Ich suche meinen Herrn. Wo habt ihr denn hingelegt? Mary. Maria. Wow. Oh, I want to be like Mary. Ich möchte so wie die Maria sein. I want to be like Peter. Wie Petrus. I want an experience that they had. Ich möchte solch eine Erfahrung haben, wie sie and sie gemacht haben. Und das können wir. We can all know the Lord. Wir können alle den Herrn erkennen. Wake up in the morning, I want to speak to the Lord. Wacht auf in der Früh und sprecht zum Herrn. I want to be like David. Ich möchte wieder David sein. You read the stories and you get this godly envy. Du liest diese Geschichten und du bekommst da so einen göttlichen Eifer. I want to kill a Goliath too. Ich möchte auch einen Goliath umbringen. I want to build an ark. Ich möchte eine Arche bauen. Please, David would say. Oder David sagte, the Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall never lack a thing. Mir wird nichts mangeln. Would you be my shepherd, Lord? Möchtest du auch mein Hirte sein, Herr? He leads me into green pastures. Und führt mich auf die grünen Weiden. Beside still waters. Zu den stillen Wassern. He restores my soul. Stellt meine Seele wieder her. Maybe you need to be restored tonight. Vielleicht brauchst du heute Abend solch eine Wiederherstellung. And leads me in paths of righteousness. Der führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit. Though I walk through the valley of the shadow of death. Und wenn ich auch schon wanderte in finsteren Todesgang, fürchte ich doch kein Unglück. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, die beschützen mich. You prepare a table before me in the midst of my enemies. Du bereitest einen Tisch vor mir angesichts meiner Feinde. You anoint my head. Du salbst mein Haupt. And my cup overflows. Und mein Becher fließt über. Oh boy, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein ganzes Leben lang. Can I have that? Kann ich das auch haben? Can I call you my shepherd? Kann ich dich meinen Hirten nennen? I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And the Lord is saying, come unto me all you that are heavy laden. Und der Herr sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. All you who are into self-realization. Alle, die ihr da nach Selbsterkenntnis strebt. Forget about it. Vergesst das. There's nothing you want to know about yourself that's worth knowing. Da gibt's nichts, was es wert wäre, selbst in uns zu erkennen. I know you. Ich kenne dich. I created you. Ich habe dich geschaffen. I've got a plan for you. Ich habe einen Plan für dich. Before the foundations of the earth. Vor Anbeginn der Welt. Do you know something else, son? Und weißt du noch was, Sohn? All things work to the good. Alles wirkt zum Guten zusammen. For those who love me. Für diejenigen, die mich lieben. Who are called according to my purpose. Die meinem Absicht nach gemäß berufen sind. I'm working them all to the good. Ich arbeite alles das zusammen zum Guten. I want to know God. Ich möchte Gott kennen. Lord, I want to know you. Herr, ich möchte dich erkennen. I want to know when you cried out, Father, forgive them. Ich möchte dich kennen in dem Moment, wo du sagtest, Vater, vergib ihnen. What motivated you to say that? Was hat dich dazu motiviert, das zu sagen? I would have said, Father, kill them. Ich hätte gesagt, Vater, bring sie um. And you said, forgive them. Und du hast gesagt, vergib ihnen. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Number two. Punkt 2. And the power of his resurrection. Und die Kraft seiner Auferstehung. The power of his resurrection. Die Kraft seiner Auferstehung. Before I tell you what this means to me. Bevor ich euch nun sage, was das für mich bedeutet. I'll tell you what it means to some people. Werde ich euch sagen, was es für manche Menschen bedeutet. It means I want to realize. Das bedeutet, ich möchte erkennen. The power of God in my hands. Die Kraft Gottes in meinen Händen. I want to know the power of his resurrection. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung kennen. They're not actually saying, they're just saying, I want to know the power of resurrection. Die sagen eigentlich, ich möchte die Kraft der Auferstehung kennen. But somehow you get the idea that it's still self-realization. Aber irgendwie bekommst du diese Idee nicht los. Es geht um Selbsterkenntnis. You know, it has to be preceded by I want to know him. Es muss dem zuvorgehen, ich möchte ihn kennenlernen. Then a mysterious thing begins to happen. Und dann beginnt eine ganz geheimnisvolle Sache. Do you know what the power of his resurrection is? Wisst ihr, was diese Kraft seiner Auferstehung bedeutet? As I am pursuing to know him. Wenn ich fortfahre, ihn kennenzulernen. Lord, where are you? Herr, wo bist du? Don't hide from me. I need your help now. Bitte versteck dich nicht vor mir. Ich brauche jetzt Please, deine Hilfe. I'm being overwhelmed. Ich bin da überwältigt. And you said you would never leave me nor forsake me, please. Du hast please. Doch gesagt, du wirst mich niemals verlassen oder vergessen. Bitte. You are my light and my salvation. Whom shall I fear? Du bist mein Licht und meine Rettung. Vor wem soll ich mich fürchten? You are the defense of my life. Of whom shall I be afraid? Du bist doch die Verteidigung meines Lebens. Vor wem sollte ich mich da fürchten? Lord, be near to my heart, please. Herr, sei meinem Herzen nahe, bitte. Don't be far. Oh, sei nicht fern von mir, Herr. And then suddenly an amazing thing happens. Und dann passiert plötzlich was ganz Erstaunliches. People begin to know Christ. Die Menschen lernen Christus kennen. Through us. Durch uns. That's the power of his resurrection. Und das ist die Kraft seiner Auferstehung. People begin to see Christ in me. Die Menschen beginnen Christus in mir zu sehen. He rose from the dead. Er stand auf von den Toten. He is seated in heaven. Er ist in den höchsten Himmeln gesetzt. He is a life-breathing spirit. Und er ist ein lebensspendender Geist. And I'm drawing near to him. Und ich nähere mich ihm. I'm pursuing him like the deer that pants after the water. Ich gehe ihm nach wie das Wild, das nach dem Wasser sucht. I'm consumed with him. Und ich bin von ihm voll eingenommen. I'm trusting him for my job. Ich vertraue auf ihn, was meine Arbeit betrifft. When I'm working, I give my 8 hours for 8 hours. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich 8 Stunden, so wie es 8 Stunden sein soll. I work hard, I do my best. Ich arbeite da schwer, ich gebe mein Bestes. But I'm pursuing God. Aber ich gehe Gott nach. And suddenly, und plötzlich, people begin to see him in me. Beginnen die Menschen ihn zu sehen. Think of this. This is the most wonderful privilege. Denkt einmal an das. Das ist das wunderbarste Privileg. That someone would look at me and see Christ. Dass jemand auf mich blickt und Christus dann sieht. On this black piece of coal called humanity. Und zwar auf dieses schwarze Stück der Menschlichkeit. Christ is being manifested. Christus wird darin manifest. The power of his resurrection is now, the life of it is flowing through me. Und die Kraft seiner Auferstehung, das ist das Leben, das durch mich hindurch fließt plötzlich. And you think, wow. Und du denkst dir, wow. This is it. So ist es. And das I begin to serve with joy. Ich beginne mit Freuden zu dienen. Suddenly the mystery of Christ in us. Und dieses Geheimnis Christus in uns. And you know what happens after that? Und wisst ihr, was dann kommt? An unusual thing. Eine ganz ungewöhnliche Sache. The fellowship of his sufferings. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Do you know what that is? Wisst ihr, wovon das spricht? It's not Christians who get picked on. Das sind nicht Christen, auf die da abgezielt wird. Because Christians can be picked on for a lot of reasons. Weil auf Christen kann man sich wegen vielerlei Dinge Some Christians don't work hard at work and they say I'm persecuted. Weil manche Christen, die arbeiten vielleicht nicht genau und gut in der Arbeit und dann heißt es, nun, ich werde verfolgt. Some Christians drive their cars too fast. I'm persecuted by the police. Oder manche Christen fahren zu schnell mit ihrem Auto und dann heißt es, oh, this is where persecution comes. Aber da kommt die Verfolgung rein. The fellowship of his suffering. Die Gemeinschaft seiner Leiden. We are fellowshipping with Christ. Wir haben Gemeinschaft mit Christus. With his rejection, und zwar mit seiner Ablehnung. And it's his life that's coming through. Und sein Leben ist es, das dahin durchkommt. And the basis of the suffering, und die Grundlage dieses Leiden, is because people who are into self-realization, ist da, weil Menschen, die in dieser Selbsterkenntnis, nach dieser Selbsterkenntnis streben, and if you're into the law, und wenn du im Gesetz gehst, you can use the grace lingo all you want. Dann kannst du diese Gnadenbotschaft ja benutzen, so oft du willst. But you're under the law. Aber du stehst unter dem Gesetz. And if you're under the law, you're only into religious self-realization. Und wenn du im Gesetz stehst, dann bewegst du dich nur da in der religiösen Übung. Look at the last line. Being conformed to his death. Schaut euch die letzte Zeile da an. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. You know what that means? Wisst ihr, wovon das spricht? Not my will, but yours. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. It means I don't want to know me, I want to know you. Das heißt, nicht mich möchte ich erkennen, sondern dich. I want to follow you. Ich möchte dir nachfolgen. As you went to the cross. Wie du zum Kreuz gingst. And you said, Father, not my will. Und dann gesagt hast, Vater, nicht mein Wille geschehe. Thy will. Sondern dein Wille. I want to do your will. Ich möchte deinen Willen tun. And I'm behind the Lord saying, Lord, und ich bin dahinter dem Herrn und sage, Herr, I don't want to do my will. Nicht meinen Willen möchte ich tun. I want to do your will. Ich möchte deinen Willen tun. Yes. I want to conform to you. Möchte dir ähnlich werden. But actually I'm being transformed. Aber eigentlich werde ich ja verändert. And suddenly I come unto the Lord and the yoke is so easy. Und plötzlich bin ich da unter dem Herrn und die Last ist aber so sanft. And the burden is so light. Und diese Last ist so leicht. That my Christianity becomes this flying like an eagle in Isaiah 40. Dass ich in meinem Christsein so werde wie dieser Adler, der da im Jesaja 40 beschrieben ist, der da segelt. And suddenly the life coming through me begins to intimidate people. Und plötzlich wird dieses Leben, das da durch mich hindurchströmt, andere Menschen beeinflussen. Because my Christianity seems to be so einschüchtern. Effortless. Weil mein Christentum, mein Christsein so so Kraft ohne Anstrengung geschieht. Effortless. Ohne Anstrengung. Come unto me, you'll find rest. Kommt her zu mir, ihr werdet Ruhe finden. Learn of me. Lernt von mir. For I'm meek and lowly of heart. Denn ich bin sanft und demütig im Herzen. I told these guys. Ich habe dann diesen Männern gesagt. I said, you know what? Wisst ihr was? When it was just my wife and I. Als da nur ich und meine Frau and da waren. Mary Murphy. Und die Mary Murphy. 17 years ago. Vor 17 Jahren. We had life. Da hatten wir Leben. And when we were 10 people, und als wir dann 10 Menschen waren, we had life. Da erlebten wir Leben. And when we were 20, we had life. Als wir 20 waren, hatten wir Leben. And when we were 100, we had life. Und wie wir dann 100 waren, erlebten wir Leben. And now we are 200 and we have life. Und jetzt sind wir 200 und wir leben dieses Leben. And when we are 300 by the grace of God, we'll have life. Und auch wenn wir durch die Gnade Gottes 300 sein werden, werden wir dieses Leben erleben. Because we want to know him. Weil wir ihn kennenlernen möchten. I want to know the Lord. Ich möchte den Herrn kennenlernen. Jesus, I want to follow you. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. I'm going to go to Bible school. I'm going to learn your will. Ich werde in die Bibelschule gehen. Ich möchte deinen Willen kennenlernen. I'm going to take the Gospels. Ich werde die Evangelien hernehmen. I'm going to take Old Testament survey. Ich werde dir einen Überblick über das Alte Testament studieren. I'm going to learn your word. Ich werde dein Wort studieren. I'm going to read it every day. Jeden Tag werde ich es lesen. I'm going to trust you in situations. Ich werde dir vertrauen in bestimmten Situationen. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And the power. Und die Kraft. Of your resurrection. Deiner Auferstehung. Isn't it an amazing thing when someone says to you? Ist das nicht erstaunlich, wenn da jemand zu dir sagt? I can see the Lord in you. Ich kann den Herrn in dir sehen. Let me close with this. Ich möchte mit dem abschließen. The cross will always confront us. Das Kreuz wird uns immer konfrontieren. I am not in the church to realize my potential. Ich bin nicht hier in der Gemeinde, um meine Möglichkeiten kennenzulernen. I'm not in the church to try to realize what a great whatever I am. Ich bin nicht in der Gemeinde, um zu erkennen, wie großartig ich bin, auch in welchem Bereich immer. Brent is not on the drums to realize what a great drummer he can be. Der Brent sitzt da nicht hinterm Schlagzeug, um zu erkennen, was für ein großartiger Schlagzeuger er ist. Do you know why? Wisst ihr warum? Because Wolfgang is a better drummer. Weil der Wolfgang ein besserer Schlagzeuger ist. But that's not how we choose people. Aber so wählen wir die Leute nicht aus. Brent was there. Der Brent war da. Wolfgang serves from there. Der Wolfgang dient da von dieser Stelle and aus. Our purpose und unser Zweck is that Jesus might be made manifest. Ist es, dass Christus Jesus hier manifest wird. If you look at verse 18, I don't want to turn there, but I'll just close with this. Wenn ihr zum Vers 18 schaut, ich möchte jetzt nicht hingehen, aber mit dem möchte ich abschließen. Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. Enemies of the cross. Feinde des Kreuzes. I can be an enemy ignorantly or arrogantly. Ich kann ein Feind des Kreuzes sein aus Unwissenheit heraus oder aus Arroganz heraus. The church is not a place where I come to find out my potential in the flesh. Die Gemeinde ist kein Ort, wo ich mein Potenzial im Fleisch erkennen kann. Go into the world and do that. Da geh hinaus in die Welt und mach es dort. We come to the church to realize Jesus. Wir kommen in die Gemeinde, um Jesus zu erkennen. And if what I do does not bless people, und wenn das, was ich tue, nicht andere Menschen segnet, then, oh, get away from me. Dann verschwinde bitte von mir. God, oh Lord, oh, I want to be conformed to your death. Oh Herr, ich möchte deinem Tode gleich werden. Hey, this is what I did in the world. Das habe ich in der Welt getan. What do you think? Was glaubst du? Well? Nun? Well? Nun? Anybody? Irgendjemand? Nothing, huh? Nichts, huh? Oh, Lord. Oh, Herr. You just get rid of it. Lass das einfach hinter dir. Follow him. Folge ihm nach. Thy will. Dein Wille. Be done. Soll geschehen. And we realize Christ. Und wir erkennen Christus. And that flows into the body. Und das fließt dann in den Leib hinein. Let's pray. Jetzt beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. For the life that you've given us. Für das Leben, das du uns gegeben hast. It's a gift from you. Es ist ein Geschenk von dir. If there's somebody here, wenn da jemand hier ist, never received Christ, der noch niemals Christus empfangen hat, pray with me. Dann bitte bete mit mir. Introduce yourself to the Lord. Stell du dich dem Herrn selbst vor. Say, dear God, I am here. Sage, lieber Gott, ich bin da. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Please. Bitte. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Through your blood. Durch dein Blut. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And maybe you're a Christian today. Und vielleicht bist du heute Abend hier Christ. You're in a crisis. Du hast aber eine Krise. Let's come to the cross. Dann gehen wir gemeinsam zum Kreuz. And let's walk right through. Und gehen wir da hindurch. And come out the other side into resurrection life. Und schreiten wir hinaus auf der anderen Seite in das Auferstehungsleben hinein. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.